Ein Traumspiel von August Strindberg in der Übersetzung von Emil Schering. Das Schloss? Ich habe das Schloss noch nie gesehen. Es wächst immerfort aus der Erde. Siehst du, wie sehr es seit vorigem Jahr gewachsen ist? Ich habe nie gehört, dass ein Schloss wächst. Doch. Sie haben die Mauern unten mit der herausgeworfenen Stallstreu bedeckt. Ja, sie haben es gedüngt. Deswegen ist es 2 Ellen gewachsen. Wenn du genau Acht gibst, wirst du sehen, dass der eine Flügel auf der Sonnenseite ausgeschlagen ist. Ja, es müsste bald blühen. Siehst du denn nicht die Blüte dort oben auf dem Dach? Doch, jetzt sehe ich sie. Sag, Vater, warum wachsen die Blumen aus Schmutz empor? Nun, weil sie im Schmutz nicht gedeihen, eilen sie so schnell sie können zum Licht, um zu blühen und zu sterben. Weißt du, wer in dem Schloss wohnt? Ich habe es gewusst. Erinnere mich aber nicht mehr. Ich glaube, es sitzt ein Gefangener dort. Und er wartet sicher darauf, dass ich ihn befreie. Aber um welchen Preis? Man feilscht nicht um das, was man soll. Lass uns hineingehen. Wohin, Kind? Ins Schloss, Vater, ins Schloss! Nein, Kind! Dann geh du hinunter und setz die Scheibe ein. Wir treffen uns nachher. Und du? Ich? Ich geh ins Schloss. Ins Schloss! Du kommst von oben, Mann. Ja. Ja, ich wollte die zerbrochene Scheibe einsetzen. Der Arzt war bei dir, was sagte er? Dass ich bald sterben werde. Glaubst du, was der Arzt sagt? Auch, was er sagt. Aber am meisten glaube ich der Stimme in mir. Christine, verzeih mir alles. Wir haben uns gequält. Warum? Wir wissen es nicht. Wir konnten nicht anders. Du bist der Offizier, der hier im Schloss gefangen ist. Ja. Ich bin gekommen, dich zu befreien. Ich habe darauf gewartet. Aber ich war nicht sicher, ob du auch wolltest. Das Schloss ist stark. Es hat 7 Wände. Aber es wird gehen. Willst du oder willst du nicht? Ich weiß es nicht. Denn was auch immer ich tue, es kommt Böses heraus. Jede Freude im Leben muss ich mit doppeltem Kummer bezahlen. Hier im Schloss ist es schwer. Erkaufe ich mir die Freiheit, so muss ich zweifach leiden. Wenn ich dich jedoch sehen darf, will ich mich damit abschleppen. Was siehst du in mir? Das Schöne. Du bist ein Kind vom Himmel. Das bist du auch. Warum muss ich dann Pferde hüten, den Stall besorgen, Streu heraustragen? Damit du dich fortsehnen kannst. Es ist so mühsam, hier aus dem Dunkel herauszukommen. Aber es ist eine Pflicht, die Freiheit im Licht zu suchen. Pflicht? Das Leben hat niemals Pflichten gegen mich anerkannt. Du fühlst dich im Leben ungerecht behandelt? Ja, es ist ungerecht gewesen. Schon zu Hause war es ungerecht. Alfred! Alfred! Wo ist Alfred, Vater? Er steht ja da, Mutter. Siehst du ihn nicht? Ich fange auch an, schlecht zu sehen. Oder dunkelt es. Komm her, Alfred. Du kommst aus dem Schloss. Ja, Mutter. Wen hast du bei dir? Siehst du es nicht, Mutter? Es ist Agnes. Ach, das ist Agnes? Weißt du, was sie sagen? Sie sei des Gottes Indra-Tochter. Sie ist auf die Erde gekommen, um kennenzulernen, wie es den Menschen eigentlich geht, aber sage nichts. Ein Gotteskind also? Ich werde bald von dir und den Geschwistern scheiden. Lass mich dir ein Wort fürs Leben sagen. Sprich, Mutter. Hadere niemals mit Gott. Was meinst du damit, Mutter? Du sollst nicht herumgehen, als ob du dich vom Leben ungerecht behandelt fühltest. Aber wenn man mich ungerecht behandelt? Ach, ich weiß, du spielst auf das eine Mal an, als du ungerecht bestraft wurdest, weil du ein Geldstück genommen haben solltest, das nachher gefunden wurde. Ja, und diese Ungerechtigkeit gab meinem ganzen Leben eine schiefe Richtung. Es ist schade um die Menschen. Findest du? Ja. Aber die Liebe besiegt alles. Denk an Victoria. Frage die Türhüterin des Theaters, wie du es immer getan hast. Oder warte, ich werde sie fragen. Hallo? Wo bleibt Fräulein Victoria? Was machst du da für eine Handarbeit, Türhüterin? Es ist doch die Sternendecke. Ist sie immer noch nicht fertig? Nein. Wo denken Sie hin? 26 Jahre sind keine Zeit für ein solches Werk. Und der Verlobte kam niemals wieder? Nein. Aber das war nicht seine Schuld. Er musste gehen, der Arme. Du warst beim Ballett, stimmt das? Ich war sogar Ballerina. Aber als er davonging, nahm er meinen Tanz mit. Ich bekam keine Partien mehr. Lass mich an deinem Platz sitzen. Warum? Durch deine Tür müssen alle Menschen hindurchgehen. Und ich will die Menschen kennenlernen. Leih mir deinen Schal, ich will ihn umlegen. Tragen Sie ihn, wenn Sie wollen. Hier ist er. Ach, er ist so schwer, warum? In diesem Schal verbergen sich 30-jährige Qualen. Eigene und fremde. Ach, er brennt wie Nessel. Wenn er zu schwer wird, rufen Sie mich. Ich werde kommen und Sie ablösen. Bleib hinter mir stehen. Was muss ich tun? Gut sein, gegen alle. Ihr Klagen anhören. Heute erfahren Sie in der Oper, ob Sie wieder engagiert werden. Und die, die keine Anstellung erhalten? Tja, mein Gott. Sehen Sie, da kommt eine, die nicht zu den Auserwählten gehört. Hören Sie, wie sie weint? Arme Menschen. Aber sehen Sie dort den jungen Mann mit den Rosen? Aber das ist doch Alfred, der Offizier. Warum trägt er zivil? Er sieht so ganz anders aus. Tja, so sieht ein glücklicher Mensch aus. Er will sie mit Fräulein Victoria von der Oper verheiraten. Wer ist Fräulein Victoria? Das ist seine Geliebte. Richtig. Was sie für uns und andere ist, das kümmert ihn nicht. Nur was sie für ihn ist, das ist sie. Kennst du mich nicht mehr? Ich warte. Sieben Jahre gehe ich hier auf und ab und warte auf Victoria. Ich kenne nur sie. Ich gehe auf und ab, mittags, wenn die Sonne die Schornsteine erreicht, abends, wenn das Dunkel der Nacht zu sinken beginnt. Hier in diesem Asphalt könnt ihr die Spuren des Liebhabers sehen. Hört, Türhüterin! Lasst mich hineingehen und meine Braut holen! Es wird niemand auf die Bühne gelassen. 7 Jahre bin ich hier auf und ab gegangen. 7 mal 365 macht 2555. Diese Tür habe ich 2555 Mal gesehen, ohne dahinter zu kommen, wohin sie führt. Ist überhaupt jemand dahinter? Das weiß ich nicht. Ich habe sie niemals öffnen sehen. Victoria! Victoria! Sie kommt doch wohl keinen anderen Weg als durch diese Tür. Es gibt keinen anderen. Gut, dann werde ich sie treffen. Sie muss bald hier sein. Ich werde warten. Ich erinnere mich an einen Pfarrhof, als ich 7 Jahre alt war. Es sitzen 2 Tauben, blaue Tauben, unter einem Hute dort. Aber damals kam eine Biene und kroch in den Hut hinein. Da dachte ich, jetzt habe ich dich. Und ich kniff die Blüte zusammen. Aber die Biene stach durch und ich weinte. Aber die Pröbstin kam und legte feuchte Erde darauf. Ich glaube, es dunkelt schon. Kann ich nicht hineingehen und an das wachsende Schloss telefonieren? Warum? Ich will dem Glasermeister sagen, dass er doppelte Scheiben einsetzt. Denn es ist bald Winter. Und ich friere so schrecklich. Dann geh. Armer Alfred. Er ist müde. Und sein Anzug ist voller Staub. Die Rosen, die er in der Hand trägt, sind verwelkt. Wollen Sie mir jetzt meinen Schal wiedergeben? Nein, ich will hier bleiben. Ich will ergründen, ob das Leben wirklich so schwer ist, wie man sagt. Ich will hier bleiben. Aber man darf auf diesem Posten nicht einschlafen. Weder bei Tag noch bei Nacht. Das ist ja eine Tortur. Das finden Sie. Aber wir anderen sind froh, eine solche Stelle zu bekommen. Da kommt er zurück. Alfred. Sein Haar ist ganz grau geworden. Die Kleider sind abgerissen. Der Rosenstrauß ist entblättert. Nach allen Zeichen zu urteilen, ist der Sommer und der Herbst nah. Aber der Herbst ist mein Frühling. Denn dann wird das Theater wieder eröffnet und dann muss sie kommen. Darf ich mich so lange auf den Stuhl neben euch setzen? Ich bin sehr müde. Setz dich. Diese Tür lässt mir keine Ruhe. Was ist dahinter? Etwas muss es sein. Man soll nach einem Schlosser telefonieren, dass er kommt und sie öffnet. Das will ich. Frage du inzwischen nach dem Fräulein. Seid ihr vom Ballett? Ja. Ist Fräulein Victoria schon gegangen? Nein. Dann warte ich, sie kommt wohl bald. Leg wohl. Nein, geht nicht fort, bleibt hier. Dann werdet ihr sehen, was hinter der Tür ist. Ich habe nach dem Schlosser geschickt. Es wird sehr interessant werden, die Tür offen zu sehen. Die Tür und das wachsende Schloss. Kennt ihr das wachsende Schloss? Ob ich? Ich habe ja dort gefangen gesessen. Nein. Sie waren das? Ach, fragen Sie doch den Chorsänger nach Fräulein Victoria. Hallo. Ist Fräulein Victoria gegangen? Nein, gegangen ist sie nicht. Sie geht niemals. Weil sie mich liebt. Bleiben Sie, bis der Schlosser kommt, der die Tür öffnen soll. Oh. Soll die Tür geöffnet werden? Wie nett. Da ist ja der Glasermeister. Haben Sie ihn bestellt? Ich warte auf den Schlosser. Er soll die Tür öffnen. Der Schlosser hatte Besuche zu machen. Es geht ebenso gut mit dem Glasermeister. Allerdings. Aber habt ihr euren Diamanten zur Hand? Natürlich. Ein Glasermeister ohne Diamant, was wäre das? Gut, dann fangt an. Ein Augenblick wie dieser kommt nicht oft in dem Leben eines Menschen wieder. Natürlich, die Polizei. Immer wenn man etwas Neues und Großes tun will. Aber wir werden prozessieren. Wir werden sehen, ob die Gesetze vom Bestand sind. Zum Advokaten! Zum Advokaten! Hierher in mein Advokatenbüro kommt nie ein Mensch, der lächelt. Alle spritzen ihre Bosheit, ihren Neid, ihren Argwohn über mich aus. Dafür bin ich Advokat. Gib mir deinen Schal. Ich werde ihn mit all seinem Kummer und seinem Elend verbrennen. Noch nicht. Ich will darin deine Schmerzen aufsammeln. Alles, was man dir an Verbrechen, Lastern, Nachrede, Schmähungen anvertraut hat. Siehe, meine Hände sind schwarz, können niemals gewaschen werden. Ich kann nie länger als einige Tage Kleider anhaben, dann stinken sie von fremden Verbrechen. Ich habe augenblicklich einen Mord bei Gericht. Das geht noch. Aber weißt du, was schlimmer als alles ist? Ehen zu scheiden. Da ist es, als schrie es in der Erde und oben im Himmel gegen die Urkraft, die Quelle des Guten, gegen die Liebe. Diese Qualen, diese Leiden muss ich tragen. Siehe, wie ich aussehe. Glaubst du, ich könnte die Gegenliebe eines Weibes gewinnen mit dem Aussehen eines Verbrechers? Es ist schade um die Menschen. Das ist es. Was will der Offizier, den du mitgebracht hast? Er hat eine Frage. Ja, und? Ich wollte nur fragen, ob Fräulein Victoria gegangen ist. Nein, Sie können ganz ruhig sein. Aber warum stochern Sie immerzu an meiner Schranktüre herum? Ich glaubte, diese Tür hier gliche ganz nein, genau... Nein, nein, nein. Warum läuten Sie? Ist Begräbnis in der Stadt? Nein. Es ist Promotion. Doktorpromotion. Ich muss hin und den Grad eines Dr. Jur erwerben. Vielleicht haben Sie auch Lust, promoviert zu werden und einen Lorbeerkranz zu bekommen? Warum nicht? Das ist eine kleine Zerstreuung. Dann wollen wir gehen. Es sprechen die Dekane der Fakultäten. Zuerst der Dekan der Philosophischen Fakultät. Was hat der Kandidat darauf zu erwidern? Wenn ich mir der Hohen Fakultät gegenüber eine Bemerkung erlauben darf. Wir fahren fort. Es spricht der Dekan der Juristischen Fakultät. Als viele Geliebten muss es Mädchen schon an diesen Bündner geben. Bei ihm ist gar nichts mehr fischen, ja, Klasse. Fachlich in der Schuhe, wenn er es sehr besiegt, was viele Frauen hat. Was hat der Kandidat zu dieser Frage zu sagen? Es fällt mir schwer, aber darf ich den Dekan der juristischen Fakultät bitten? Das Wort hat der Dekan der medizinischen Fakultät. Unter dem Schabil, das setzt er los. Lebender Flucht vor der reichsten Nacht und warum mag ich es eben? Welches ist die Meinung des Kandidaten? Ich will sagen... Abschließend spricht der Dekan der Theologischen Fakultät. Segarze den Utschitznischen. Samazalab. Hey! Was sagt der Kandidat hierzu? Nichts. Keine Antwort. Ich verstehe Sie nicht. Wir schreiten nun zur feierlichen Promotion. Die Fakultäten geben ihre Stimme ab. Nein, abgelehnt. Nicht bestanden. Unwürdig. Die Promotion des Kandidaten ist abgelehnt. Du kommst schon zurück von der Promotion? Hast du den Kranz nicht bekommen? Nein. Es gab keine Verständigung zwischen uns. Ich war nicht würdig. Was hast du für einen weißen Schleier um die Schultern? Es ist der Schal, den du kennst. Der Schal der Türhüterin. Ich habe ihn gewaschen. Eine einzige Träne Mitleid reichte aus. Aber warum warst du nicht würdig, promoviert zu werden? Sicher, weil ich die Sache der Armen geführt habe. Wehe den Menschen. Sage nichts Böses über sie. Ich soll ja ihre Sache führen. Warum schlagen sie ihren Freunden ins Gesicht? Sie verstehen es nicht besser. Wir wollen sie aufklären. Willst du? Zusammen mit mir. Sie nehmen keine Aufklärung an. Weißt du, was ich hier im Spiegel sehe? Die Welt richtig gewandt. Ja, da sie selbst verkehrt ist. Wie wurde sie verkehrt? Als die Kopie genommen wurde. Da sagst du's. Die Kopie. Es war immer meine Ahnung, dass es eine fehlerhafte Kopie sei. Und wenn ich anfing, mich der Urbilder zu erinnern, wurde ich missvergnügt mit allem. Sieh diese vier Fakultäten an. Die staatserhaltende Regierung bezahlt sie alle. Die Theologie, die immer angegriffen und lächerlich gemacht wird von der Philosophie, welche vorgibt, die Weisheit selbst zu sein. Und die Medizin, die immer Einspruch gegen die Philosophie erhebt und die Theologie nicht zu den Wissenschaften zählt, sondern sie Aberglauben nennt. Und sie sitzen im selben Konsistorium, das die Jugend Respekt lehren soll vor der Universität. Wehe dem, der zuerst klug wird. Jetzt werde ich dir vorspielen. Was hörst du? Ich höre, wie Tropfen fallen. Das sind Tränen. Tränen der Menschen. Hat das Leben nichts, worüber man sich freuen kann? Doch. Das Lieblichste, das das Bitterste ist. Die Liebe. Das muss ich erproben. Mit mir? Mit dir. Du bist Advokat. Du kennst die Klippen, die Steine. Zusammen können wir ihnen ausweichen. Ich bin arm. Was tut das? Wenn wir uns nur lieben. Und wenn wir müde werden? Dann kommt das Kind. Du willst mich haben? Arm, hässlich, verachtet, ausgestoßen, wie ich bin? Ja. Lass uns unsere Geschicke vereinigen. Schläft das Kind? Ja, endlich. Das Geschrei scheucht meine Klienten fort. Was kann man tun? Nichts. Wir müssen eine größere Wohnung nehmen. Wir haben kein Geld. Darf ich das Fenster öffnen? Diese schlechte Luft erstickt mich. Dann geht die Wärme hinaus. Wir frieren. Es ist schlimmer, als ich geträumt habe. Und dann dieser Schmutz. Auf Armut war ich gefasst, auf Schmutz nicht. Wir haben es nicht am schlimmsten. Noch ist Essen im Topf. Aber was für Essen? Kohl ist billig und gut. Für den, der Kohl liebt. Mir ist er widerlich. Warum sagtest du das nicht? Weil ich dich liebte, wollte ich meinen Geschmack opfern. Nein, ich muss dir meine Vorliebe für Kohl opfern. Die Opfer müssen gegenseitig sein. Und was sollen wir essen? Fisch? Du hast Fisch. Und der ist teuer. Es ist schwerer, als ich glaubte. Siehst du nun, wie schwer es ist? Und das Kind, das das Vereinigungsband und der Segen werden sollte, wird unser Untergang. Ich sterbe in dieser Luft, in diesem Zimmer mit der Aussicht auf den Hof, mit diesem Kindergeschrei, endlose Stunden hindurch ohne Schlaf, mit diesen Menschen draußen und ihrem Jammer, ihrem Zank, ihren Beschuldigungen. Und du sagst, es gibt welche, die es schwerer haben. Ich gehöre zu den Beneideten im Viertel. Alles ginge noch, wenn ich nur etwas Schönheit in die Häuslichkeit bringen könnte. Ich weiß, du meinst eine Blume. Aber die kostet eine Krone. Das sind 6 Liter Milch für das Kind. Ich will gern ohne Essen bleiben, wenn ich nur meine Blume bekomme. Es gibt eine Art Schönheit, die nichts kostet. Aber wenn die fehlt im Hause, ist es die größte Qual für einen Mann mit Schönheitssinn. Was ist das? Ich leide unter deiner Unordentlichkeit, ebenso wie du unter Schmutz. Ich kann nicht selbst mit Hand anlegen beim Aufräumen. Und dann wirst du böse, als ob ich dir Vorwürfe machte. Aber wir wollen aufhören damit. Es ist schwer, verheiratet zu sein. Schwerer als alles. Ich fange an, dich zu hassen. Gut, ich verspreche dir, niemals mehr eine Bemerkung über das Aufräumen zu machen. Obgleich es eine Tortur für mich ist. Und ich werde Kohl essen, obgleich es eine Qual für mich ist. Also ein Zusammenleben in Qual. Es ist schade um die Menschen. Du siehst es ein. Ja. Aber lass uns um Gottes Willen die Klippen vermeiden, nun, wo wir sie so gut kennen. Wir sind aufgeklärte Menschen. Wir können verzeihen und übersehen. Und lächeln. Weißt du, ich las heute in der Zeitung. Apropos, wo ist die Zeitung? Welche Zeitung? Halt dich mehr als eine Zeitung. Ja, siehst du nicht, dass unsere Tochter damit die Doppelfenster zugeklebt hat? Lächle doch. Und mit dem Rest habe ich Feuer gemacht. Ich will lächeln. Ja, ich will lächeln. Ich will zu allem Ja sagen und schleichen und heucheln. Und wir müssen es aushalten, des Kindes wegen. Es ist wahr. Wir müssen aushalten, des Kindes wegen. Ich muss jetzt zu meinen Klienten gehen. Hörst du, sie murmeln vor Ungeduld, einander zerreißen zu dürfen, einander zu Geldstrafen zu verurteilen, einander ins Gefängnis zu bringen. Arme Menschen. Und dieses Kleister. Was machst du da? Lass es, ich kann es nicht hören. Was bist du denn nicht? Ich bekomme das Schloss nicht auf. Wie es kreischt. Es ist, als ob du mein Herz zusammendrücktest. Ja, ich tu's. Nein. Doch. Oh, das ist doch... Kennst du mich noch? Alfred. Der Offizier. Erlauben Sie, Herr Advokat, dass ich mich des Schlosses annehme. Bitte, da Sie promoviert sind. Das Leben ist jetzt mein. Alle Laufbahnen stehen mir offen. Wovon wollen Sie leben? Leben. Sie müssen doch Wohnung, Kleider, Essen haben. Das findet sich immer, wenn man nur jemand hat, der einen liebt. Ist das möglich? Ist das zu denken? Kommst du mit? Ja, aber wohin? Nach Heiterbucht. Da ist Sommer, Sonne, Jugend, Kinder, Blumen, Gesang, Tanz, Fest und Jubel. Dann will ich dahin gehen. Komm. Und ich kehre jetzt zu meiner ersten Hölle zurück. Diesmal die zweite. Und größte. Das Lieblichste ist die größte Hölle. Ach, da hat sie wieder Haarnadeln auf den Boden fallen lassen. Ist dies Heiterbucht? Wir wollen fragen, da drüben ist jemand. Hallo! Wer seid ihr? Ich bin der Kapellmeister! Ist dies Heiterbucht? Nein! Hier ist Schwarzsund! Heiterbucht liegt gegenüber! Dann sind wir verkehrt gegangen. Willst du dich nicht dem Fräulein vorstellen? Kennst du sie nicht? Sie ist doch Indras Tochter! Indras? Das wundert mich! Mich nicht! Ich bin 50 Jahre alt geworden, da wundert man sich nicht mehr. Habt ihr die Tür aufgebrochen? Nein, wir prozessieren noch immer. In der Zwischenzeit hat der Glasermeister die Scheiben im Schloss eingesetzt. Das Schloss ist ein halbes Stockwerk gewachsen. Es ist ein ungewöhnlich gutes Jahr gewesen. Warm und feucht. Und Victoria? Ich gehe immer im Korridor auf und ab und warte auf sie. Kommt ihr herüber? Es sieht nicht sehr verlockend aus. Was sind das für Leute, die hier wohnen? Hier wohnen die Kranken, die Gesunden wohnen drüben. Dann sind es wohl nur Arme. Im Gegenteil, hier sind die Reichen oder solche, die ein Elend zu verbergen haben. Zum Beispiel der, der da kommt. Wer ist das? Ein Dichter, der sein Schlammbad nehmen will. Siehst du den Eimer in seiner Hand? Ja. Und? Der Eimer enthält Schlamm. Er sollte ein Lichtbad nehmen. Nein, er hält sich immer in den höchsten Regionen auf, sodass er ein Verlangen nach dem Schlamm bekommt. Wunderliche Welt von Widersprüchen. Aus Lehm schuf der Gott Ptah den Menschen auf einer Töpferscheibe, einen Drehrad oder etwas anderen zum Teufel. Aus Lehm schafft der Bildhauer sein mehr oder weniger unsterbliches Meisterwerk, das oft nur Schund ist. Wenn der Lehm dünnflüssig ist, wird er Schlamm genannt. C'est mon affaire. Hier kommt Besuch. Wer ist in dem weißen Boot? Das vollkommene Glück. Der Jubel der jungen Liebe. Hört ihr es über das Wasser klingen? Hier ist Friede und Glück. Die Arbeit hat aufgehört. Alle Tage Feste. In Sonntagskleidern gehen die Menschen. Wer singt das Lied? Ich bin es! Ich! Alfred, der Offizier! Siehst du die Flaggen auf Heiterbucht? Hörst du, wie es über das Wasser klingt? Eros. Das ist Victoria! Nun und? Es ist seine Victoria. Ich habe meine für mich. Und meine bekommt niemand zu sehen. Hier ist die Quarantäneflagge. Ich werde das Netz einholen. Gut, ich will mit der gelben Flagge winken. Und ich will an der Leine ziehen, damit das Boot sich gegen Schwachsund wendet. Anhalten da! Anhalten! Hört ihr, wie sie vor Entsetzen schreien? Ja, ja, das kostet Überwindung. Aber hierher müssen alle. Spricht nicht so von zwei Menschen, die sich in Liebe finden. Das ist ein Verbrechen. Sie steigen an Land, sie kommen hierher. Aber es ist gar nicht Alfred. Nein, sie gehen vorüber. Wie uns? Was haben wir getan? Man braucht nichts getan zu haben, um die kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens leiden zu müssen. Wie kurz ist die Freude? Wie kurz ist das Glück? Wie lange müssen wir hier bleiben? 40 Tage und Nächte. Ich zünde jetzt den Schwefelofen an. Bitte treten Sie ein. Mein blaues Kleid wird durch den Schwefel die Farbe verlieren. Und deine Wangen auch. Das wird den Offizier freuen. Nein, das wird es nicht. Dein Glück wurde allerdings die Quelle meiner Qual, aber das tut nichts. Ich bin jetzt promoviert. Und im Herbst bekomme ich eine Stellung in einer Schule, um mit den Jungen dieselben Aufgaben zu lernen, die ich selbst während meiner ganzen Kindheit, meiner ganzen Jugend gelernt habe. Und jetzt lernen soll. Dieselben Aufgaben. Mein ganzes Mannesalter. Und schließlich mein ganzes Alter. Dieselben Aufgaben. Wie viel ist 2 mal 2? Wie viel mal geht 2 in 4 auf? Wie viel ist 2 mal 2? Wie viel mal geht 2 in 4 auf? Wie viel ist 2 mal 2? Wie viel mal geht 2 in 4 auf? Wie viel ist 2 mal 2? Wie viel mal geht 2 in 4 auf? Kannst du es mir jetzt sagen, mein Junge? Steh auf, wenn du gefragt wirst. 2 mal 2, das ist 2, 2. So, zwei, du hast zwei, deine Aufgabe zwei, also nicht gelernt. Doch, doch. Aber ich kann's nicht sagen. Du machst Ausflüchte. Es ist schrecklich, dass ein so großer Junge keinen Ehrgeiz hat. Aber ich bin doch erwachsen. Ich habe mit der Schule abgeschlossen. Ich bin ja promoviert. Warum sitze ich denn hier? Du sollst reifen. Ist das vielleicht nicht recht? Doch, das ist recht. Man soll reifen. 2 mal 2 ist 2. Und das werde ich mit einem Analogiebeweis beweisen. Dem höchsten aller Beweise. Hört mich an. 1 mal 1 ist 1. Und demnach ist 2 mal 2, 2. Der Beweis ist ganz den Gesetzen der Logik gemäß. Aber die Antwort ist unrichtig. Ja, ich weiß. Du bist eben noch nicht reif. Wie lange soll ich denn noch hier sitzen? Das ist doch eine völlig verdrehte Welt. Der Doktor muss nicht hochmütig sein. Offizier, wenn ich bitten darf. Ich bin Offizier. Und ich begreife nicht, warum ich hier sitze und mir wie ein Schuljunge Grobheiten gefallen lassen soll. Wir wollten doch reifen. Rette mich! Rette mich! Er lässt mich auf der Schulbank sitzen, obwohl ich promoviert bin! Komm! Wir müssen gehen, ehe die Pest ausbricht! Wird die Brigg dann abgehen? Die Brigg wird auf jeden Fall vorher abgehen! Findest du denn keinen glücklichen Menschen in diesem Paradies? Doch, da sind 2 Neuvermählte. Hör sie dir an. Ich bin so grenzenlos glücklich, dass ich sterben möchte. Warum sterben? Mitten im Glück wächst das Unglück. Keine Flamme brennt ewig. Sie muss erlöschen. Dies Vorgefühl des Endes vernichtet die Seligkeit auf dem Höhepunkt. Dann lass uns zum See gehen. Ja. Denn ich fürchte das Glück. Das Betrügerische. Es ist schade um die Menschen. Aber sieh den dort. Das ist der Beneidetste der Sterblichen an diesem Ort. Ein Blinder? Ihm gehören diese 100 Villen, diese Buchten, Ufer, Wälder. Die Sonne geht auf über seinem Meer und unter über seine Ländereien. Klagt er auch? Ja, und mit Recht. Denn er kann nicht sehen. Der Beneidetste von allen? Jetzt soll er die Brigg abfahren sehen, auf der sein Sohn ist. Ich sehe nicht, aber ich höre. Ich höre, wie die Ankerklaue den Lehmgrund aufreißt. Mein Sohn soll in fremdes Land fahren. Ich kann ihn nur mit meinen Gedanken begleiten. Scheiden und sich finden. Ich fand seine Mutter und dann ging sie. Den Sohn hatte ich. Jetzt ging er. Wer sprach das? Ich habe diese Stimme schon gehört. In meinen Träumen, in meiner Jugend. Jedes Mal, wenn das Leben lächelte, hörte ich diese Stimme. Wie einen Akkord von oben. Komm, wir müssen jetzt zurück. Der Advokat. Du hast das meiste gesehen, aber das Schlimmste nicht erprobt. Das Schlimmste? Was ist das? Die Wiederholung, die Aufgabe noch einmal lernen zu müssen. Komm. Wohin? Zu deinen Pflichten. Was ist das? Alles, was du nicht willst, aber musst. Verzichten, entsagen, entbehren, fortgehen. Alles Unangenehme, Bittere, Quälende. Gibt es keine angenehmen Pflichten? Sie werden angenehm, wenn sie erfüllt sind. Wenn sie nicht mehr vorhanden sind. Pflicht ist also alles Unangenehme. Und was ist das Angenehme? Die Sünde. Sünde? Sünde, die bestraft werden soll, ja. Habe ich einen angenehmen Abend gehabt, so habe ich ein schlechtes Gewissen den Tag danach. Wie seltsam. Ja, ich erwache am Morgen mit Kopfschmerzen und dann beginnt die Wiederholung. Alles, was gestern Abend schön, angenehm, witzig war, stellt sich heute im Gedächtnis als hässlich, widrig, dumm dar. Das Vergnügen fault gleichsam und die Freude fällt entzwei. Was die Menschen Erfolg nennen, wird immer der Anlass zum nächsten Misserfolg. Darum kehre jetzt zurück zu deinen Pflichten. Zum eisernen Ofen mit dem Kohltopf? Der Kinderwäsche? Ja, wir haben heute große Wäsche. Wir wollen alle Taschentücher waschen. Und ich soll das alles wiederholen? Das ganze Leben ist nur Wiederholung. Hörst du den Magister? Er wurde gestern promoviert und heute fängt er von neuem mit der Schule an. Fragt, wie viel 2 mal 2 ist und wie oft 2 in 4 aufgeht. Damit beschäftigt er sich, bis er stirbt. Ich will nicht in die Erniedrigung und in den Schmutz zurück. Ich will da hinauf, woher ich gekommen bin. Aber erst soll die Tür geöffnet werden. Ich will das Geheimnis erfahren. Ich will, dass die Tür geöffnet wird. Dann musst du denselben Weg zurückgehen. Den ganzen Weg zurück? Noch einmal durch alles Elend? Das ist deine Wiederholung. Was ist das für ein Geräusch? Das sind die Kohlenträger. Wo sind wir hier? Im Paradies? Frage sie selbst. Ist dies das Paradies? Dies ist die Hölle. 48 Grad im Schatten. Warum seid ihr so schwarz? Was habt ihr getan? Unsere Eltern sind arm und ziemlich schlecht. Aber dies ist doch Wasser. Ist es wahr, dass die Armen nicht hier im Meer baden dürfen? Das stimmt. Nicht einmal mit den Kleidern. Nur wenn sie sich ertränken wollen, brauchen sie nichts zu bezahlen. Können sie nicht vor die Stadt gehen und baden, draußen auf dem Lande? Es gibt kein Land. Alles ist eingezäunt. Hinaus ins Freie, meine ich. Es gibt nichts Freies. Alles ist besetzt. Warum tun die Menschen nichts, um ihre Stellung zu verbessern? Sie tun etwas. Aber alles Verbessern endet im Gefängnis oder im Irrenhaus. Wer setzt ins Gefängnis? Alle Rechtdenkenden. Alle Ehrlichen. Wer setzt ins Irrenhaus? Ihre eigene Verzweiflung, das Hoffnungslose ihres Strebens zu sehen. Ist keiner auf den Gedanken gekommen, dass es aus geheimen Gründen so sein soll, wie es ist? Doch, denen es gut geht, die denken immer so. Dass es gut ist, wie es ist? Gleichwohl sind wir die Fundamente der Gesellschaft. Wenn ihr keine Kohlen kriegt, so erlischt der Herd in der Küche, der Kamin in der Wohnung, die Maschine in der Fabrik. Dann erlischt das Licht auf der Straße, im Laden, im Haus. Dunkelheit und Kälte überfallen euch. Warum schwitzen wir wie in der Hölle, um die schwarze Kohle zu tragen? Was gebt ihr uns dafür? Hilf ihnen. Dass es nicht ganz gut für alle werden kann, verstehe ich. Aber dass es so ungleich sein muss. Was war das? Das sind die Unseligen von Schmachsund. Warum klagen sie heute mehr als sonst? Weil hier die Sonne scheint. Da fühlen sie ihr Leid um so viel tiefer. Und niemand befreit sie? Versuch's. Es kam einmal ein Befreier, aber er wurde ans Kreuz geschlagen. Von wem? Von allen Rechtdenkenden. Wer sind die? Du sollst sie kennenlernen. Haben sie dir die Promotion verweigert? Ja. Dann kenne ich sie. Ich will zurück. Der Dichter soll mich begleiten. Weit weg vom Jammer der Menschen, an die äußerste Grenze des Weltmeers, zu dieser Grotte, die wir Indras Ohr nennen. Siehst du nicht, dass sie wie ein Ohr gebaut ist? Nein, ich sehe nichts. Hier lauscht er auf die Klagen der Sterblichen. Ich höre nichts als das Laufen. Das Wogen des Lebens. Dann will ich für sie sprechen. Hör uns. Hör, wenn wir seufzen. Rein ist die Erde nicht. Gut ist das Leben nicht. Böse sind die Menschen nicht. Aber gut doch auch nicht. Sie leben, wie sie können, von Tag zu Tage. Ist's ihre Schuld oder deine? Hier liegt, was das Meer geraubt und zerschmettert hat. Nur die Galionsfiguren bleiben von den gesunkenen Schiffen übrig und die Namen. Gerechtigkeit, Freundschaft, Friede, Hoffnung. Das ist alles. Hier liegt das Namensbrett des Schiffes Gerechtigkeit. Es war dasselbe, das Heiterbucht mit dem Sohn des Blinden verließ. Der Blinde? Heiterbucht? Das muss ich geträumt haben. Schmachsund und die Quarantäne. Das Advokatenkontor, Victoria, das wachsende Schloss und der Offizier. Das habe ich geträumt. Das habe ich einmal gedichtet. Dann weißt du, was Dichtung ist. Dann weiß ich, was Traum ist. Was ist Dichtung? Nicht Wirklichkeit, aber mehr als Wirklichkeit. Nicht Traum. Aber wache Träume. Und die Menschenkinder glauben, dass wir Dichter bloß spielen, finden und erfinden. Gut ist das. Denn sonst würde die Welt aus Mangel an Aufmunterung bald öde daliegen. Alle würden auf dem Rücken liegen und den Himmel angucken. Keiner würde Pflug und Spaten, Hobel oder Hacke vornehmen. So sprichst du, Indras Tochter, die halb dort oben zu Hause ist? Du hast recht, mir Vorwürfe zu machen. Ich bin hier unten zu lange herumgegangen und habe Schlammbäder genommen. Ich bin an die Erde gebunden. Und willst du sie verlassen? Bald? Sobald ich den Staub verbrannt habe. Das Wasser des Ozeans kann mich nicht reinigen. Siehst du das Schiff draußen? Es ist in Gefahr. Seine Galionsfigur wird bald an den Strand gespült werden. Das Wasser steigt, die Menschen sind in Gefahr. Jetzt rufen sie, aber niemand hört. Wer kommt da draußen? Auf dem Wasser gegangen. Es ist nur einer, der auf dem Wasser geht. Ist er das? Es ist der Gekreuzigte. Warum wurde er gekreuzigt? Weil er befreien wollte. Wer? Ich habe vergessen, wer kreuzigte ihn? Alle Rechtdenkenden. Welch wunderliche Welt. Das Meer steigt. Der Sturm wird stärker. Hört ihr die Besatzung schreien? Ja, jetzt schreien sie, weil sie sterben sollen. Schreien, wenn sie geboren werden und schreien, wenn sie sterben. Wenn ich nur sicher wäre, dass es ein Schiff ist. Wahrhaftig, ich glaube nicht, dass es ein Schiff ist. Es ist ein Haus mit Bäumen davor und einem Telefonturm, der bis an die Wolken hinaufreicht. Es ist der moderne Babelturm, der Drähte dort hinaufsendet. Der menschliche Gedanke braucht keine Metalldrähte, um sich zu bewegen. Das Gebet der Frommen dringt durch die Welt. Nein, es ist kein Haus. Kein Telefonturm. Was siehst du? Ich sehe eine Heide im Schnee. Jetzt kommt ein Trupp Soldaten anmarschiert. Sie marschieren den Turm hinauf bis an die Spitze. Jetzt sind sie auf dem Kreuz. Mir ist, als müsste der Erste, der auf den Hahn tritt, sterben. Jetzt nähern sie sich. Der Korporal, der an der Spitze geht, jetzt, jetzt. Eine Wolke. Eine Wolke kommt über die Heide, zieht vor der Sonne vorbei. Alles ist fort. Das Wasser der Wolke löschte das Feuer der Sonne. Wo nur, wo habe ich dich schon erlebt? Du auch? Vielleicht habe ich es geträumt. Oder gedichtet. Oder gedichtet. Dann weißt du, was Dichtung ist. Dann weiß ich, was Traum ist. Ich glaube, wir haben schon einmal irgendwo anders gestanden und diese Worte gesagt. Da kannst du ausrechnen, was Wirklichkeit ist. Oder Traum. Oder Dichtung. Es handelt sich selbstverständlich um die Tür. Was meint der Dekan der theologischen Fakultät? Ich meine nicht, sondern ich glaube. Credo. Der Dekan der philosophischen Fakultät? Ich nehme an. Der Dekan der medizinischen Fakultät? Ich weiß. Der Dekan der juristischen Fakultät? Ich bezweifle, bis ich Beweis und Zeugen habe. Jetzt wollen Sie sich wieder zanken. Was glaubst zuerst du, der Theologe? Ich glaube, dass diese Tür nicht geöffnet werden darf, weil sie gefährliche Wahrheiten verbirgt. Für die Philosophie ist die Wahrheit niemals gefährlich. Was ist für die Naturwissenschaft Wahrheit? Was mit zwei Zeugen bewiesen werden kann. Für einen Rechtsverdreher kann mit zwei falschen Zeugen alles bewiesen werden. Wahrheit ist Weisheit. Und die Weisheit, das Wissen, ist die Philosophie selbst. Die Philosophie ist die Wissenschaft der Wissenschaften, das Wissen des Wissens. Und alle anderen Wissenschaften sind Diener der Philosophie. Die einzige Wissenschaft ist die Naturwissenschaft. Die Philosophie ist keine Wissenschaft, sondern nur leere Spekulation. Bravo! Zur Sache, zur Sache. Wir wollen die Ansichten des Lord Kanzlers über diese Tür hören. Ansichten? Ich habe keine Ansichten. Ich bin nur von der Regierung eingesetzt, um nachzusehen, dass ihr euch nicht gegenseitig Arme und Beine brecht, während ihr die Jugend erzieht. Ihr sollt euch schämen, ihr Lehrer der Jugend. Was wollt ihr damit sagen? Ich klage euch an, dass ihr Zweifel und Zwietracht in die jungen Gemüter seht. Lord Kanzler, zeigt diese Frau an. Sie hat euch gebeten, euch zu schämen. Das ist eine Beschimpfung. Sie beklagt die Jugend. Das heißt, uns anklagen. Sie erregt bei der Jugend Zweifel an unserer Autorität. Ist das nicht eine verbrecherische Handlung, frage ich alle Rechtdenkenden? Ja, das ist verbrecherisch. Alle Rechtdenkenden haben dich verurteilt. Geh, sonst... Sonst was? Sonst wirst du gesteinigt. Oder gekreuzigt. Ich gehe. Und du gehst mit mir, Dichter. Du sollst das Rätsel erfahren. Welches Rätsel? Siehst du den Glasermeister dort an der Tür? Mit dem Diamanten? Die Tür ist offen! Die Tür ist offen! Die Tür ist offen! Die Tür ist offen! Was ist hinter der Tür verborgen? Glasermeister. Ich kann nicht sehen. Das glaube ich. Die Dekane. Was ist hinter der Tür verborgen? Nichts. Das ist die Lösung des Welträtsels. Aus nichts schuf Gott im Anfang Himmel und Erde. Standpunkt des Theologen. Aus nichts wird nichts. Quatsch, Herr Philosoph. Es ist nichts. Die Jurisprudenz bezweifelt. Hier liegt eine Betrügerei vor. Wer hat hier betrogen? Die Tochter. Will die Tochter so gut sein, uns zu sagen, was sie mit diesem Türöffnen gemeint hat? Nein. Wenn ich sagte, ihr würdet's nicht glauben. Das ist nichts. Du sagst es. Aber du hast es nicht verstanden. Es ist Quatsch, was sie sagt. Es ist schade um euch. Schade um die vier Fakultäten. Vier Köpfe, vier Sinne auf einem Körper. Wer hat dieses Monstrum geschaffen? Das ist eine Beleidigung. Schlagt sie. Ja, schlagt sie. Schlagt sie. Komm, Dichter. Dir werde ich das Rätsel sagen, draußen in der Einöde, wo uns niemand sieht, niemand hört. Halt! Du kannst nicht einfach weggehen. Hast du deine Pflichten vergessen? Nein, aber ich habe höhere Pflichten. Und dein Kind? Mein Kind. Dein Kind ruft nach dir. Du hast eine Pflicht. Du siehst wie ein Dämon aus, wenn du das Wort Pflicht aussprichst. Aber wenn man wie ich zwei Pflichten zu erfüllen hat... So erfüllt man zuerst die eine, dann die andere. Die höchste zuerst. Darum sieh du nach meinem Kind. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Lebt wohl. Willst du mir jetzt das Rätsel sagen? Was könnte es dir nützen? Du glaubst mir nicht. Warum glaubt ihr euren Propheten nicht? Propheten hat man nie geglaubt. Wie kommt das? Wenn Gott gesprochen hat, warum glauben die Menschen nicht? Seine überzeugende Macht müsste unwiderstehlich sein. Hast du immer gezweifelt? Nein. Ich habe viele Male die Gewissheit gehabt. Aber nach einiger Zeit ging sie ihre Wege wie ein Traum, wenn man erwacht. Es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Siehst du es jetzt ein? Erkennst du es an? Ja. Willst du mir jetzt das Rätsel sagen? Am Morgen der Zeiten, ehe die Sonne schien, ging Brahma, die göttliche Urkraft, und ließ sich von Maya, der Weltmutter, dazu verleiten, sich zu vermehren. Diese Berührung des göttlichen Urstoffes mit dem Erdenstoffe war der Sündenfall des Himmels. Die Welt, das Leben und die Menschen sind also nur ein Phantom, ein Schein, ein Traumbild. Mein Traum. Ein Wahrtraum. Aber um aus dem Erdenstoffe befreit zu werden, suchen Brahmas Nachkommen die Entsagung und das Leiden. Da hast du das Leiden als den Befreier. Aber dieses Verlangen nach dem Leiden gerät in Streit mit der Begierde zu genießen oder der Liebe. Verstehst du nun, was die Liebe ist? Verstehst du nun, was das Weib ist? Das Weib, durch das die Sünde und der Tod ins Leben traten. Und das Ende? Kampf zwischen dem Schmerz des Genusses und dem Genuss des Leidens. Also Kampf? Kampf zwischen Gegensätzen erzeugt Kraft. Aber der Friede, die Ruhe. Du darfst jetzt nicht mehr fragen. Und ich darf nicht mehr antworten. Siehst du das Schloss? Ja. Der ganze Boden ringsum ist mit Blumen bedeckt. In den Fenstern brennen überall Lichter. Und ganz oben auf dem Dach eine Knospe, eine Chrysantheme. Als ob sie aufbrechen wollte. Die Lichter sind angezündet. Ich schüttle den Staub von meinen Füßen. Ich löse meine Schuhe. Und lege sie ins Feuer. Der Altar ist zur Opferung geschmückt. Fichtenreiser im Torweg. Sie brennen. Ja, sie brennen. Und siehst du, wer dort kommt? Die Türhüterin vom Theater. Vielleicht darf ich auch meinen Schal verbrennen. Sie wirft ihn ins Feuer. Kennst du den? Der Offizier. Und ich meine Rosen, die nur noch die Dornen haben. Und der dort? Der Glasermeister. Was bringt dir fürs Feuer, Glasermeister? Den Diamanten, der die Tür öffnete. Leb wohl. Der Advokat. Hier sind die Protokolle in die Prozessung des Kaisers Bart oder die Wasserabnahme in den Quellen des Ganges. Leg sie nieder. Und jetzt? Der Blinde. Ich gebe meine Hand für meine Augen. Und nun der Letzte. Der Theologe. Ich bin von Gott desavouiert. Ich bin verfolgt von den Menschen, verlassen von der Regierung und verhöhnt von meinen Amtsbrüdern. Wie soll ich glauben, wenn kein anderer glaubt? Was wirft er da ins Feuer? Ein Buch. Sieh nach. Es ist ein Kalender mit einem Märtyrer für jeden Tag im Jahr. Märtyrer? Ja, einer, der für seinen Glauben gepeinigt und getötet wird. Sag, warum? Glaubst du, dass alle, die gepeinigt werden, leiden? Und alle, die getötet werden, Schmerz empfinden? Ich habe gelesen, wenn das Leben sich dem Ende nähert, stürzt alles in einem einzigen Fluss vorbei. Ist dies das Ende? Ja. Es ist mein Ende. Leb wohl. Noch ein Abschiedswort. Noch einmal. Glaubst du, dass alle, die gepeinigt werden, leiden und alle, die getötet werden, Schmerz empfinden? Das Leiden ist die Erlösung. Und der Tod die Befreiung. Das Leiden ist die Erlösung. Und der Tod die Befreiung. Die Knospe! Die Knospe ist aufgebrochen! Ein Traumspiel von August Strindberg. Die Rollen und ihre Sprecher waren Tochter Juana Maria Gorwin, Glaser Heinz Klevenow, Mutter Otti Schütz, Offizier Heinz Klingenberg, Türhüterin Gisela von Kollande, Advokat Hans Petsch, Quarantänemeister Arthur Menz, Dichter Jürgen Goslar, Magister Karl-Georg Säbisch, Blinder Kurt Ebbinghaus. Außerdem sprachen Milja Vögen, Gudula Kownatzki, Hans Bernhard, Friedrich von Bülow, Otto Collin, Josef Dahmen, Hans Karl Friedrich, Gerd Keller, Wilhelm Kürten, Helmut Wittig, Wolfgang Schwarz und andere. Übersetzung Emil Schering. Musik Rolf Unkel, Toningenieur Friedrich W. Schulz, Funkbearbeitung und Regie Karl-Peter Bilz.